Schönen guten Tag, liebe Fahrgäste. Dies ist eine Veranstaltung von Piranha, der Kampagne für ein autonomes Zentrum in Köln. Wir finden, dass Kultur umsonst und für alle sein sollte. Deswegen machen wir das, wann, wie, wo und was wir wollen. Dies ist eine Untergrundlesung und jetzt geht's los.